Gottfried Keller, der grüne Heinrich. Diese LibriVox-Aufnahme ist im Public Domain. Vierter Band, Ende des 14. Kapitels, die Rückkehr und ein Ave Cäsar. Meine Sachen mussten inzwischen auf der Post angekommen sein. Ich lenkte die Schritte zuerst dahin, um sogleich eine Schachtel an Hand zu nehmen, die meine bescheidenen Reisegrüße für sie enthielt, nämlich den Stoff für ein feineres Kleid, welches zu tragen ich sie zu überreden hoffte, und einen Vorrat ausländischen Gebäckes, das würzig und haltbar ihr einen guten Mund machen sollte. Diese Schachtel an der Hand ging ich noch am lichten Nachmittage durch unsere alte Straße. Sie erschien mir belebter als vor Jahren. Auch sah ich, dass manche neue Verkaufsmagazine errichtet und alte, rußige Werkstätten verschwunden, mehrere Häuser umgebaut und andere wenigstens frisch verputzt waren. Nur das unsrige, ehemals eines der saubersten, sah schwarz und räucherig aus, als ich mich näherte und an die Fenster unserer Stube hinaufblickte. Sie standen offen und waren mit Blumentöpfen besetzt, aber fremde Kindergesichter schauten heraus und verschwanden wieder. Niemand bemerkte oder kannte mich. Als ich eben in die bekannte Türe treten wollte, ein Mann ausgenommen, der mit einem Zollstab und Bleistift in der Hand über die Gasse geeilt kam. Es war der Handwerksmeister, der mich einst auf seiner Hochzeitsreise besucht hatte. »Seit wann sind Sie da? Oder kommen Sie eben?« rief er, eilig mir die Hand reichend. »Diesen Augenblick komme ich«, sagte ich, und er antwortete und bat mich, schnell eine Minute bei ihm drüben einzutreten, ehe ich hinaufginge. Ich tat es mit ängstlicher Spannung und fand mich in einem schönen Verkaufsladen, in dessen Hintergrund die junge Frau am Schreibpulte saß. Sofort kam auch sie mir entgegen und sagte, »Um Gottes Willen, warum kommen Sie so spät?« Erschreckt stand ich da, ohne noch erraten zu können, was es sein möchte, das die Leute so erregte. Der Nachbar aber säumte nicht, mich aufzuklären. »Ihre gute Mutter ist erkrankt, so schwer, dass es vielleicht nicht ratsam ist, wenn Sie unangekündigt und plötzlich bei ihr erscheinen. Seit heute früh haben wir nichts gehört. Nun aber ist's am besten, meine Frau geht schnell hinüber und sieht nach, wie es steht. Sie warten indessen hier.« Ohne an eine so traurige Wendung glauben zu wollen und doch bekümmert, ließ ich mich wortlos auf einen Stuhl sinken, die Schachtel auf den Knien. Die Frau lief über die Gasse und verschwand in der Türe, die mir wie einem Fremden noch verschlossen sein sollte. Die Augen voll Tränen kehrte die Nachbarin zurück und sagte mit verschleierter Stimme, »Kommen Sie schnell, ich fürchte, sie macht es nicht mehr lang. Ein Geistlicher ist dort. Die arme Frau scheint nicht mehr bei Bewusstsein.« Sie eilte wieder vor mir her, um hilfreich bei der Hand zu sein, wenn es Not tat, und ich folgte mit zitternden Knien. Die Nachbarin erklomm rasch und leicht die Treppen. Auf den verschiedenen Stockwerken standen feierlich Leute unter ihren Türen, leise sprechend, wie in einem Sterbehause. Auch vor unserer Wohnung standen solche, die ich nicht kannte. Meine Führerin im alten Vaterhause eilte auch an diesen vorüber, und ich folgte ihr bis auf den Dachboden, wo ich unseren Hausrat dicht aufeinander stehen sah und die Mutter in einem Kämmerchen wohnte. Leise öffnete die Nachbarin dessen Tür. Da lag die Arme auf dem Sterbebett, die Arme über die Decke hingestreckt, das todesbleiche Gesicht weder rechts noch links wendend und langsam atmend. In den ausgeprägten Zügen schien ein tiefer Kummer auszuleben und der Ruhe der Ergebung oder der Ohnmacht Platz zu machen. Vor dem Bette saß der Diakon der Kirchgemeinde und las ein Sterbegebet. Ich war geräuschlos eingetreten und hielt mich still, bis er geendet. Die Nachbarin trat, als er das Buch sachte zuschlug, die zu Nachbarin ihm und flüsterte trat jetzt ihm zu, an das Bett. Der Sohn sei angekommen. Nahm ein Tüchlein und trocknete sanft die feuchte Stirn. In diesem Falle kann ich mich zurückziehen, sagte er, sah mich einen Augenblick aufmerksam an, grüßte und begab sich hinweg. Dann, während ich immer noch wie ein vor ein Gericht Gerufener dastand, den Hut in der Hand, die Schachtel zu Füßen, neigte sie sich nieder und sagte ihr mit zarter Stimme, welche die Leidende unmöglich erschrecken konnte, »Frau Lee, der Heinrich ist da.« Obgleich diese Worte bei aller Weichheit so vernehmlich gesprochen waren, dass auch die vor der offenen Türe versammelten Weiber sie hörten, gab sie doch kein anderes Zeichen, als dass sie die Augen leise nach der Sprechenden hinwendete. Indessen benahm mir außer der Trauer auch die dumpfe, dämmerige Luft des Kämmerchens den Atem, denn der Unverstand der Wärterin, die in einem Winkel hockte, hielt nicht nur das kleine Fenster verschlossen, sondern auch die grüne Gardine davor, und ich musste daran erkennen, dass heute noch kein Arzt dagewesen sei. Unwillkürlich schlug ich die Gardine zurück und öffnete das Fenster. Die reine Frühlingsluft und das mit ihr einströmende Licht bewegten das erstarrende, ernste Gesicht mit einem Schimmer von Leben. Auf der Höhe der hageren Wangen zitterte leicht die Haut. Sie regte energisch die Augen und richtete einen langen, fragenden Blick auf mich, als ich mich, ihre Hände ergreifend, zu ihr niederbeugte. Das Wort aber, das ihre ebenfalls zitternden Lippen bewegte, brachte sie nicht mehr hervor. Die Nachbarin nahm die Wärterin mit sich hinaus, drückte leise die Türe zu, und ich fiel an dem Bette nieder mit dem Rufe »Mutter! Mutter!« und legte den Kopf weinend auf die Decke. Ein röchelndes, stärkeres Atmen hieß mich wieder emporschnellen, und ich sah die treuen Augen gebrochen. Ich nahm den leblosen Kopf in die Hände und hielt dies Haupt vielleicht zum ersten Male in meinem Leben so in der Hand, wenigstens soweit ich mich entsinnen konnte. Allein es war für immer vorbei. Es fiel mir ein, dass ich ihr wohl die Augen zudrücken sollte, dass ich ja dafür da sei und sie es vielleicht noch fühlen würde, wenn ich es unterließe. Und da ich neu und ungeübt in diesem bitteren Geschäfte war, so tat ich es mit zager, scheuer Hand. Die Frauen traten nach einer Weile herein, und als sie sahen, dass die Mutter verschieden war, erboten sie sich, das Nötige zu tun und die Leiche für den Sarg einzukleiden. Da ich einmal da war, verlangten sie von mir die Anweisung eines Totengewandes. Ich öffnete einen der auf dem Dachboden stehenden Schränke, der voll guter Kleider hing, die seit Jahren geschont und gespart und nicht nach der Mode geschnitten waren. Die Wärterin aber sagte, es müsse ein Totenkleid vorhanden sein, von welchem die Selige gesprochen, und wirklich fand man dasselbe in ein weißes Tuch eingeschlagen, im Fuße des Schrankes liegen. Zu welcher Zeit sie es anfertigen ließ, war mir unbekannt. Die Frauen sprachen auch davon, wie wenig Mühe die Tote während ihrer Krankheit verursacht, wie still und geduldig sie gelegen und fast nie etwas verlangt habe. Ende des 14. Kapitels des 4. Bandes.